Das Bild der Mutter. Es gibt nur eines. Doch dieses macht alle anderen Bilder überflüssig, denn es drückt das Wesen dieser stillen, bescheidenen Frau, die ich verehrte, besser aus als ein ganzes Dutzend gleichgültiger Aufnahmen. Wir sehen vor uns das Bild einer jungen Frau von auffallend regelmäßigen Gesichtszügen. Doch liegt schon ein heimlicher Zug von Leid um diesen streng geschlossenen Mund, dem das Lächeln schwer ankommt. Die hellen, etwas starr blickenden Augen beherrschen völlig das ernste Gesicht. Clara Hittler war zu der Zeit, da ich in ihrer Familie Zugang fand, bereits 45 Jahre alt, seit 2 Jahren Witwe. Ihre Züge aber hatten sich, mit jener fotografischen Aufnahme verglichen, im Wesentlichen nicht sehr verändert. Nur sprach das Leid jetzt noch deutlicher aus ihnen und das Haar war grau geworden. Aber Clara Hittler blieb bis zu ihrem frühen Tod eine schöne Frau. Das Leid verklärte diese Schönheit noch. So oft ich vor ihr stand, empfand ich immer, ich weiß nicht wieso, Mitleid und hatte das Bedürfnis, ihr etwas Gutes zu tun. Sie freute sich, dass Adolf einen Freund gefunden hatte, mit dem er sich gut verstand und dem er sich völlig anvertrauen konnte. Frau Hittler hatte mich deshalb sehr gerne. Wie oft hat sie sich vor mir die Sorgen, die ihr Adolf bereitete, vom Herzen geredet. Wie hoffte sie, an mir einen Helfer gefunden zu haben, um ihren Sohn auf die vom Vater gewünschte Bahn zu bringen. Ich musste sie enttäuschen. Doch sie nahm es mir nicht übel, denn sie ahnte wohl, dass die Ursachen für Adolfs Verhalten viel tiefer lagen und gänzlich außerhalb meiner Einflussmöglichkeiten blieben. Bald hatte jeder von uns in der Familie des anderen Fuß gefasst. Wie Adolf oft bei uns zu Gast war und sich bei meinen Eltern wohlfühlte, war ich oft bei seiner Mutter und Frau Hittler versäumte nie, mich beim Abschiednehmen zu neuerlichem Besuch einzuladen. Ich kam mir wie zur Familie gehörig vor, denn es gab sonst kaum jemanden, der dort verkehrte. Oftmals, wenn ich mit der Arbeit in der Werkstätte früher fertig wurde, als ich gedacht hatte, wusch ich mich rasch, kleidete mich um und lief in die Humboldtstraße. Das Haus Nummer 31 war ein dreistöckiges, nicht gerade unschönes Mietshaus. Die Familie Hittler wohnte im 3. Stock. Ich eilte die Treppen hinan, ich läutete, Frau Hittler öffnete und begrüßte mich freundlich. Diese von Herzen kommende Freundlichkeit schien das stillgetragene Leid, das sonst aus ihren Zügen sprach, ein wenig aufzuhellen. Ich freute mich über jedes Lächeln in diesem ernsten Antlitz. Genau noch sehe ich die einfache Wohnung vor mir. Die kleine Küche mit den grün gestrichenen Möbeln besaß nur ein Fenster, das auf die Hofseite ging. Das Wohnzimmer mit den beiden Betten, in denen die Mutter und die kleine Paula schliefen, wies zur Straßenseite. An der seitlichen Wand hing das Bild des Vaters, ein eindrucksvolles, seiner Würde bewusstes Beamtengesicht, dessen etwas grimmiger Ausdruck durch den sorgsam gepflegten Kaiserbart gemildert wurde. Im Kabinett, das vom Schlafzimmer aus zugänglich war, schlief und lernte Adolf. Paula, Adolfs kleine Schwester, war damals, als ich in die Familie Hittler kam, 9 Jahre alt. Sie war ein stilles, sehr verschlossenes Mädchen, hübsch, doch gar nicht der Mutter und auch nicht Adolf ähnlich. Ich sah sie selten fröhlich, im Übrigen konnten wir uns gut leiden. Adolf aber machte sich nicht sehr viel aus seiner Schwester. Dies lag vor allem auch im Altersunterschied begründet, der Paula völlig aus seinem Erlebnisbereich ausschloss. Er nannte sie die Kleine. Paula ist unverheiratet geblieben. Ferner lernte ich in der Familie Hittler eine etwas mehr als 20-jährige, sehr stattliche, jungverheiratete Frau kennen, Angela genannt, die ich nicht sogleich in die Familiengeschichte einzureihen vermochte, obwohl sie zu Clara Hittler genauso Mutter sagte wie die kleine Paula. Mich verwirrte das sehr und erst später erfuhr ich des Rätsels Lösung. Angela, am 28. Juli 1883 geboren, war also 6 Jahre älter als Adolf und stammte aus der früheren Ehe des Vaters. Ihre wirkliche Mutter, Franziska Matzelsberger, war im Jahre nach der Geburt gestorben. 5 Monate später hatte sich der Vater wieder verheiratet, diesmal mit Clara Pölzel. Angela, die von ihrer eigentlichen Mutter natürlich keine Erinnerung mehr besaß, betrachtete Clara als ihre Mutter. Im September 1903, also ein Jahr bevor ich mit Adolf bekannt wurde, hatte Angela den Steueradjunkten Raubal geheiratet. Sie wohnte mit ihrem Mann ganz in der Nähe, nämlich im Gasthaus zum Waldhorn in der Bürgerstraße. Aber sie kam sehr oft zu ihrer Stiefmutter herüber, brachte aber niemals ihren Mann mit. Jedenfalls habe ich Raubal nie getroffen. Ganz im Gegensatz zu Frau Hitler war Angela eine lebensfrohe, lustige Person, die gerne lachte. Sie brachte richtig Leben in die Familie. Mit ihrem ebenmäßigen Gesicht, den schönen, in langen Zöpfen geflochtenen Haar, das genauso dunkel war wie das Adolfs, war sie eine außerordentlich hübsche Erscheinung. Aus der Schilderung Adolfs, aber auch aus dem, was mir seine Mutter heimlich erzählte, erfuhr ich, dass Raubal ein Trinker war. Adolf hasste ihn. In Raubal vereinigte sich für ihn alles, was er an einem Mann verachtete. Er saß immer im Wirtshaus, trank und rauchte, verspielte sein Geld und außerdem, er war Beamter. Zu allem anderen Unheil fühlte er sich verpflichtet, die Meinung seines Schwiegervaters zu vertreten und bedrängte Adolf gleichfalls, Beamter zu werden. Mehr brauchte es nicht, um diesen endgültig mit sich zu verfeinden. Wenn Adolf von Raubal sprach, bekam sein Gesicht einen ganz bestimmten drohenden Ausdruck. Vielleicht war dieser so ausgeprägte Hass, den Adolf gegen den Mann seiner Halbschwester hegte, der Grund, weshalb sich Raubal so selten in der Humboldtstraße sehen ließ. Als Raubal wenige Jahre nach der Verehelichung mit Angela starb, war die Verbindung zwischen ihm und Adolf schon lange völlig abgerissen. Angela aber heiratete später als Witwe einen Dresdner Architekten. Ich besitze noch einen Kartengruß aus Bayreuth von ihr. Sie ist 1949 in München gestorben. Von Adolf erfuhr ich, dass aus der zweiten Ehe seines Vaters auch noch ein Sohn Alois stamme, der seine Kindheit ebenfalls in der Familie Hitler verlebt habe, aber schon während deren Lambacher Aufenthalt fortgezogen sei. Dieser Halbbruder Adolfs, am 13. Dezember 1881 in Braunau geboren, war 7 Jahre älter als Adolf. Er war, wie Adolf erzählte, als der Vater noch lebte, ein paar Mal nach Leonding gekommen. In der Humboldtstraße erschien er meines Wissens nicht mehr. In Hitlers Leben hat dieser Halbbruder Alois nie eine entscheidende Rolle gespielt. Umgekehrt kümmerte er sich auch nicht um die politische Laufbahn Adolfs. Er tauchte einmal in Paris, dann in Wien, dann in Berlin auf. Aus der ersten Ehe dieses Halbbruders von Adolf mit einer Holländerin stammt jener William Patrick Hitler, der im August 1939 eine Schrift »Mon Onkel Adolf« veröffentlicht hat, während sein Sohn aus zweiter Ehe, Heinz Hitler, als Offizier im Osten gefallen ist. Ich greife mit diesen Angaben über die Familie Hitler nur so weit über meine eigenen Erfahrungen hinaus, als dies zur Vervollständigung nötig ist und mir in die betreffenden Dokumente Einsicht gegeben wurde. Obwohl Frau Hitler nur ungern von sich selbst und ihren Sorgen sprach, fühlte sie sich doch erleichtert, wenn sie mir ihre Bedenken wegen Adolf vorbringen konnte. Die unbestimmten, für die Mutter nichtssagenden Äußerungen, die Adolf über seine Zukunft als Künstler machte, konnten diese begreiflicherweise nicht befriedigen. Die Sorge um das Wohl des einzigen am Leben gebliebenen Sohnes verdüsterte immer mehr ihr Gemüt. Wie oft saß ich in der kleinen Küche mit ihr und Adolf beisammen. »Unser guter Vater hat im Grabe keine Ruhe«, pflegte sie Adolf zu sagen, »weil du absolut nicht nach seinem Willen tust. Gehorsam ist die Grundlage für einen guten Sohn. Du aber hast keinen Gehorsam. Deshalb bist du auch in der Schule nicht weitergekommen und hast kein Glück im Leben.« Allmählich lernte ich immer mehr das Leid verstehen, das über dem Wesen dieser Frau lag. Sie klagte niemals über ihr Schicksal, wohl aber erzählte sie mir von ihrer harten Jugend. So wurde ich teils durch persönliche Erfahrungen, teils durch Mitteilungen der Familienangehörigen mit den Verhältnissen der Familie Hitler vertraut. Mitunter wurde auch von Verwandten im Waldviertel gesprochen. Dabei war es für mich schwer zu unterscheiden, ob es sich um mütterliche oder väterliche Verwandte handelte. Jedenfalls gab es für die Familie Hitler lediglich im Waldviertel Verwandte. Ein wesentlicher Unterschied zu anderen österreichischen Beamtenfamilien, die oft in mehreren Kronländern Angehörige hatten. Ich kam erst später darauf, dass die väterliche und die mütterliche Linie Hitlers schon in der zweiten Generation ineinander einmündeten, so dass es für ihn tatsächlich vom Großvater an nur eine einzige Sippe gab. Ich erinnere mich, dass Adolf zu seinen Verwandten ins Waldviertel gefahren ist. Einmal schrieb er mir auch eine Ansichtskarte aus Weitra, das im höchsten gegen Böhmen gewandten Teil des Waldviertels liegt. Was ihn gerade dorthin führte, weiß ich nicht mehr. Er erzählte auch nicht sonderlich gerne von seinen Verwandten da oben und beschrieb mir dafür eingehend die Gegend selbst. Ein armes, karges Land. Dieses raue, harte Bauernland war die Heimat seiner mütterlichen und väterlichen Ahnen. Die Lebensdaten von Frau Clara Hitler, geborene Pölzl, sind eindeutig belegt. Sie wurde am 12. August 1860 im Spital einer armen Waldviertler Gemeinde geboren. Ihr Vater, Johann Baptist Pölzl, war ein einfacher Bauer, ihre Mutter, Johanna Pölzl, eine geborene Hüttler. Die Schreibung des Namens Hitler schwankt in den einzelnen Urkunden. Man findet sowohl die Schreibung Hiedler wie Hüttler, während die Schreibung Hitler erst bei Adolfs Vater auftaucht. Diese Johanna Hüttler, Adolfs Großmutter mütterlicherseits, war nachweisbar eine Tochter von Johann Nepomuk Hiedler. Also war Clara Pölzl unmittelbar mit der Sippe Hüttler-Hiedler verwandt. Johann Nepomuk Hiedler war nämlich der Bruder des Johann Georg Hiedler, der im Taufbuch zu Döllersheim als Kindesvater von Adolfs Vater eingetragen erscheint. Clara Pölzl war demnach eine Nichte zweiten Grades ihres Mannes. Alois Hitler bezeichnete sie auch, solange sie nicht seine Frau war, kurzweg als seine Nichte. Clara Pölzl verlebte in den ärmlichen, kinderreichen Haushalt eine kümmerliche Jugend. Mehrfach hörte ich von ihren Geschwistern erzählen. Clara war unter den 12 Kindern eines der jüngsten. Oft war von Johanna, einer Schwester Claras, die Rede. Diese Tante Johanna hat sich auch mehrmals um Adolf gekümmert, als er doppelweise geworden war. Eine andere Schwester Claras, Amalia, lernte ich später kennen. Im Jahre 1879, als Clara Pölzl 15 Jahre alt war, rief sie ihr Verwandter, der Zollbeamte Alois Schickelgruber in Braunau, zu sich, damit sie seine Gattin im Haushalt unterstütze. Alois Schickelgruber, der erst im darauffolgenden Jahr den Namen Hiedler annahm, den er in Hitler änderte, war damals mit Frau Anna Glasel-Hörer verheiratet. Diese erste Ehe Alois Hitlers mit der 14 Jahre älteren Frau blieb kinderlos und wurde schließlich getrennt. Als seine Frau 1883 starb, heiratete Alois Hitler Franziska Matzelsberger, eine Frau, die um 24 Jahre jünger war als er. Aus dieser Ehe stammen die beiden Halbgeschwister Adolfs, Alois und Angela. Clara hatte während der ersten, teilweise getrennten Ehe Alois Hitlers im Haushalt gearbeitet. Nach der zweiten Verehelichung aber verließ sie das Haus ihres Verwandten und ging nach Wien. Als jedoch Franziska, die zweite Frau Alois Hitlers, bald nach der Geburt des zweiten Kindes schwer erkrankte, rief Alois Hitler seine Nichte wieder nach Braunau zurück. Franziska starb am 10. August 1884 nach kaum zweijähriger Ehe. Alois, das erste Kind aus dieser Ehe, war vorehelich geboren und von seinem Vater adoptiert worden. Am 7. Januar 1885, also ein halbes Jahr nach dem Tode seiner zweiten Frau, heiratete Alois Hitler seine Nichte Clara, die bereits ein Kind von ihm erwartete, den ersten Sohn Gustav, der am 17. Mai 1885, also nach kaum fünfmonatlicher Ehe, zur Welt kam und im frühen Kindesalter am 9. Dezember 1887 verstarb. Wenn auch Clara Pölzl nur eine Nichte zweiten Grades war, bedurften die beiden Brautleute doch einer kirchlichen Dispens, um heiraten zu können. Dieses Gesuch in der sauberen kalligraphischen Handschrift des KOK-Staatsbeamten erliegt heute noch im bischöflichen Ordinariat in Linz unter der Aktennummer 6.911-2-1884. Dieses Dokument hat folgenden Wortlaut: Ansuchen Alois Hitlers und seiner Braut Clara Pölzel um Ehebewilligung. Hochwürdiges bischöfliches Ordinariat. Die in tiefster Ehrfurcht Gefertigten sind entschlossen, sich zu ehelichen. Es steht aber denselben laut beiliegendem Stammbaum das kanonische Hindernis der Seitenverwandtschaft im dritten Grad berührend den zweiten entgegen. Deshalb stellen dieselben die demütige Bitte, das hochwürdige Ordinariat wolle ihnen gnädigst die Dispens erwirken, und zwar aus folgenden Gründen. Der Bräutigam ist laut Totenschein seit 10. August dieses Jahres Witwer und Vater von zwei unmündigen Kindern, eines Knaben von 2,5 Jahren, Alois, und eines Mädchens von 1 Jahr und 2 Monaten, Angela, für welche er notwendig einer Pflegerin bedarf, umso mehr, da er als Zollbeamter den ganzen Tag, oft auch nachts, vom Hause abwesend ist und daher die Erziehung und Pflege der Kinder nur wenig überwachen kann. Die Braut hat die Pflege der Kinder bereits nach dem Tode der Mutter übernommen und sind ihr selbe sehr zugetan, so dass sich mit Grund voraussetzen lässt, es würde die Erziehung derselben gedeihen und die Ehe eine glückliche werden. Überdies hat die Braut kein Vermögen und dürfte ihr deshalb nicht so leicht eine andere Gelegenheit zu einer anständigen Verehelichung geboten werden. Auf diese Gründe gestützt wiederholen die Gefertigten ihre demütige Bitte um gnädige Erwirkung des Dispens vom genannten Hindernis der Verwandtschaft. Braunau, den 27. Oktober 1884, Alois Hitler, Bräutigam, Clara Pölzel, Braut. Der Stammbaum, der dem Dispensgesuch beigelegt wurde, zeigt folgende Aufstellung: Johann Georg Hiedler, darunter Alois Hitler. Johann Nepomuk Hiedler, darunter Johanna Hiedler, verehelichte Pölzel, darunter Clara Pölzel. Das bischöfliche Ordinariat in Linz erklärte, zur Erteilung dieser Dispens nicht ermächtigt zu sein und leitete das Ansuchen nach Rom weiter, von wo es durch eine päpstliche Parere zustimmend bewilligt wurde. Die Ehe Alois Hitlers mit Clara wird von verschiedenen Bekannten, die in Braunau, Passau, Hafeld, Lambach und Leonding in der Familie verkehrten, als durchaus glücklich geschildert, was wohl nur auf das fügsame und anpassungsfähige Wesen der Frau zurückzuführen ist. Zu mir sagte sie einmal darüber Folgendes: Was man sich als junges Mädel von der Heirat erhofft und erträumt, ist meine Ehe auch nicht geworden. Dann fügte sie resigniert hinzu: Aber wo kommt dies schon vor? Dazu kam die schwere seelische und psychische Belastung dieser zarten Frau durch die rasch nacheinander geborenen Kinder. Noch im Jahre des Eheschlusses 1885 wurde der Sohn Gustav geboren. 1886 eine Tochter Ida, die gleichfalls nach 2 Jahren starb, 1887 wieder ein Sohn Otto, der 3 Tage nach der Geburt verschied, und am 20. April 1889 abermals ein Sohn Adolf. Wie viel getragenes Mutterleid spricht aus diesen nüchternen Angaben. Als Adolf geboren wurde, waren 3 seiner Geschwister, Gustav, Ida und Otto, bereits tot. Mit welcher Sorge mag die schwer geprüfte Mutter das Leben ihres 4. Kindes behütet haben? Einmal erzählte sie mir, dass Adolf ein sehr schwächliches Kind gewesen sei, so dass sie stets in der Sorge gelebt hatte, auch ihn zu verlieren. Ich konnte ihr das nachfühlen, nachdem auch meine Mutter 3 ihrer Kinder durch frühen Tod verloren hatte und ich das ängstlich umsorgte 4. war. Vielleicht war die Tatsache, dass 3 Kinder dieser Ehe im frühen Kindesalter starben, auf den Umstand zurückzuführen, dass es sich bei der 3. Ehe Alois Hitlers um eine Verwandtschaftsehe handelte. Ich überlasse das Urteil darüber berufeneren Männern. Auf einen Umstand aber möchte ich im Zusammenhang damit hinweisen, dem man meines Erachtens nach größte Aufmerksamkeit widmen sollte. Das auffallendste Kennzeichen im Charakter meines Jugendfreundes war nach meiner persönlichen Erfahrung die unerhörte Konsequenz in allem, was er sprach und was er tat. Etwas Festes, Starres, Unbewegliches, hartnäckig Fixiertes, das sich nach außen hin in unheimlichem Ernst offenbarte, lag in seinem Wesen und bildete förmlich die Basis, auf der sich alle anderen Charaktereigenschaften entwickelten. Adolf konnte einfach nicht aus seiner Haut heraus, wie man bei uns sagt. Was in diesen fixierten Bereichen seines Wesens lag, blieb unverändert für immer. Wie oft habe ich das an ihm erlebt? Ein Wort fällt mir ein, das er zu mir sagte, als wir uns im Jahre 1938, also nach 30 Jahren, wieder sahen: Sie sind nicht anders geworden, Kubitschek, nur älter. Dieses Wort sollte zwar für mich gelten, aber in Wahrheit galt es 100-mal mehr für ihn selbst. Er ist niemals anders geworden. Ich habe für diesen so typischen Grundzug seines Wesens nach einer Erklärung gesucht. Umwelteinflüsse und Erziehung fallen dabei kaum ins Gewicht. Wohl aber könnte ich mir, obwohl in erbbiologischen Fragen völlig Laie, vorstellen, dass durch besondere Konstellation des Erbganges bei dieser Verwandtschaftsehe bestimmte Bereiche fixiert worden sind und diese arretierten Komplexe jenes typische Charakterbild hervorgerufen haben. Im Grunde war gerade dieses Nicht-Anders-Können die Ursache, weshalb Adolf Hitler seiner Mutter so unerhörte Sorgen bereitete. Noch einmal wurde das Herz der Mutter vom Schicksal schwer geprüft. 5 Jahre nach der Geburt Adolfs, am 24. März 1894, hatte die Mutter ein 5. Kind, einen Sohn namens Edmund, geboren, der gleichfalls in jungen Jahren am 29. Juni 1900 in Leonding starb. Während Adolf von den 3 in Braunau verstorbenen Geschwistern naturgemäß keine Erinnerung hatte und niemals von ihnen sprach, konnte er sich an seinen Bruder Edmund, bei dessen Tod er bereits 11 Jahre alt war, genau erinnern. Er erzählte mir einmal, dass Edmund an Diphtherie gestorben sei. Hingegen blieb das jüngste, am 21. Januar 1896 geborene Kind, ein Mädchen namens Paula, am Leben. Von ihren 6 Kindern hatte Clara Hitler also 4 durch frühen Tod verloren. Das Herz der Mutter mag unter diesen furchtbaren Prüfungen zerbrochen sein. Es blieb nur eines, die Sorge um die beiden noch lebenden Kinder, eine Sorge, die sie nach dem Tode ihres Mannes allein zu tragen hatte. Ein geringer Trost, dass Paula ein stilles, leicht zu führendes Kind war. Umso größer war die Sorge um den einzigen Sohn, Adolf, eine Sorge, die erst mit ihrem Tode endete. Adolf hat seine Mutter sehr geliebt. Ich kann es vor Gott und der Welt bezeugen. Ich erinnere mich in all der Zeit an viele Anzeichen und Anlässe, an denen er diese Liebe zu seiner Mutter zum Ausdruck brachte, am tiefsten, ja wahrhaft ergreifend in der Zeit ihrer Todeskrankheit. Kein einziges Mal, dass er von seiner Mutter anders als in tiefer Liebe gesprochen hätte. Er war ein guter Sohn. Dass er ihren sehnlichsten Wunsch, sich um eine gesicherte Lebensstellung zu bemühen, nicht erfüllen konnte, lag außerhalb seines persönlichen Wollens. Als wir miteinander in Wien wohnten, trug er stets das Bild der Mutter in einem Medaillon bei sich. In seinem Buch »Mein Kampf« aber steht der bezeichnende Satz: »Ich hatte den Vater verehrt, die Mutter jedoch geliebt.«